Was hab ich noch zu verlieren? Familiär steh ich allein. Ich da thematisch geht zur Zeit ums gleiche jeder einzelne Song. Und dass es mir eigentlich nur scheiße geht, kann ich keinen Amsten Song. Was launisch gesehen, nicht wirklich wie in dieser starten soll. Aufträge, ja, sind da, doch warten muss man. Auf ein okay oder Antwort bin ein harter Bursche. Seid sagt es, so bleibe drauf, bis was außer schaut. Und in alleinigen Momenten ist, wo's mal was außer hat. Wo's mal was außer hat, plötzlich außer Traum. Doch ich bleib stark, ja, da glaub ich drauf. Muss Geld verdienen, Rechnungen so mehr wohnen. Zusätzlich irgendwo nur hackeln, na das Geld nicht klar. Es ist so Anfang vor dem Traum mit der Selbstständigkeit. Musikalisch gesehen, was zum Blick sollten zum Spammer finanziell. Bin ich zufrieden, doch die Sau von da begleitet mich ein Leben lang pausenlos. Alles wird sich auflesen, jedes Problem wird behandelt und irgendwann in Luft aufgehen. Im Innern weiß ich eh, ja, das Leben ist schön, doch ich schwör, wenn man ständig unter Druck so steht. Alles wird sich auflesen, jedes Problem wird behandelt und irgendwann in Luft aufgehen. Im Innern weiß ich eh, ja, das Leben ist schön, doch ich schwör, wenn man ständig unter Druck so steht. Wo ziehen wir hin, ist die Frage, die wir uns auf einmal stellen. Was hält uns so da, Gründe hunderte für. Job, Freund, Horn, das war's. Freund, sing vielleicht der Bäcker, kommst allein, ich halt klar. Römer, es ist sicher viel Gewohnheit da. Zukunftsbezogen ist vielleicht Arsch, wenn man so sein kann, doch so einen Job wieder zu kriegen, dass es finanzieller ausgeht, dass die Mucke weitermachen kann, hab ich drauf gewählt. Und auch wenn ich weiß, dass sie alles irgendwann richten wird, hab ich trotzdem Angst, dass mein Leben irgendwann geschissen wird. Der Arsch hocken annehmen muss, weil's musikalisch stimmen geht, dass ich wo wohnen kann, hab und mir alles fällt. Positiv zu denken fällt mir schwer an manchen Tagen, versuch Aufträge zu kriegen, doch vor 10 Absagen. Ich sah vielleicht dabei und es zahlt über Monate, doch zugegeben war sie, hab's geschafft, so gesehen. Alles wird sie auflesen, jedes Problem wird behandelt und irgendwann in Luft aufgehen. Im Innern war sie eh, ja, das Leben ist schön, doch ich schwör, wenn man ständig unter Druck so steht. Alles wird sie auflesen, jedes Problem wird behandelt und irgendwann in Luft aufgehen. Im Innern war sie eh, ja, das Leben ist schön, doch ich schwör, wenn man ständig unter Druck so steht. Alles wird sie auflesen, jedes Problem wird behandelt und irgendwann in Luft aufgehen. Im Innern weiß ich eh, ja, das Leben ist schön, doch ich schwör, wenn man ständig unter Druck so steht. Alles wird sie auflesen, jedes Problem wird behandelt und irgendwann in Luft aufgehen. Im Innern weiß ich eh, ja, das Leben ist schön, doch ich schwör, wenn man ständig unter Druck so steht.